Salvador Antonio Valdés Mesa, Mitglied des Politbüros der Zetka der KP Kubas und stellvertretender Vorsitzender des Staatsrates der Republik Kuba, der als Sondergesandter vom ersten Sekretär des Zetka der KP Kubas, Raúl Castro Ruz, die TVJKP besucht, gab am 29. Juni in der Botschaft der Republik Kuba in der TVJK ein Bankett. Dazu wurden Lee Soo-young, Mitglied des Politbüros und stellvertretender Vorsitzender des Zetka der Partei der Arbeit Koreas und die Mitarbeiter der betreffenden Bereiche eingeladen. Zugegen waren dabei der Sondergesandte und seine Begleitung und die Mitarbeiter der kubanischen Botschaft.